Prinzessa, ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Reis mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Wegel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig heiß, ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich nach Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Sie, mein Weib und ich, ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite